Am 30. Juni richtete der Zentralvorstand der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas einen Glückwunschbrief an Genossen Kim Jong-un. Darin wurde hervorgehoben, die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVIAK sei ein Ausdruck des absoluten Vertrauens und der Hochachtung der Armee und des Volkes des Nordens vor dem Marschall Kim Jong-un, Banner der Würde und Ehre des starken Landes von Paektusan und Songun-Heerführer des 21. Jahrhunderts, sowie die Widerspiegelung des unermesslichen Verehrungsgefühls der Reformatoren und der patriotischen Leute Südkoreas einschließlich der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front. Es sei ein großes Ereignis in der Nationalgeschichte, das die endgültige Vollendung der im Gebirge Paektu begonnenen koreanischen Revolution und das ewige Gedeihen der Nation versichere. Die avantgardistischen Kämpfer und die patriotische Bevölkerung verschiedener Kreise Südkoreas fassten heute voller nationalem Stolz, die Generationen hindurch von den herausragenden Menschen von Paektu geführt zu werden, den glühenden Entschluss dazu, sich unter Führung von Marschall Kim Jong-un für die Reform Südkoreas und die Wiedervereinigung des Vaterlandes einzusetzen. Für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die endgültige Vollendung der koreanischen Revolution, das Erstarken und Entwicklung des Südkorea und das ewige Gedeihen der Kim Jong-un-Ära wünschte man dem Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVIAK, beste Gesundheit.